Hallo, hallo, hallo, hört uns denn jemand? Hallo, hallo, hallo, hallo, hört uns denn jemand nun endlich? Radio Blau, das Bürgerradio Leipzig. Auf UKW. Ihr befindet euch in allmählicher Zerbündelung bei Radio Blau. You're in gradual crumbling in Radio Blue. Ja, das war doch wirklich ein schöner alter Jingle, leider mit den falschen UKW-Frequenzen. Schönen guten Abend, ihr befindet euch in der Sendung Allmähliche Zerkrümelung. Die Sendung beschäftigt sich heute mit dem Roman Ahasver von Stefan Heim, ist der aus dem Jahre 1981. Dann kommt auch noch ein Musikblock, denn eigentlich ist es eine Literatur- und Musiksendung. Da werde ich heute noch ein paar neue und alte Tonträger vorstellen und auch noch auf ein Konzert verweisen. Zu Anfang aber erstmal ein kurzes Lied zur Einstimmung, was auch ein bisschen auf das Thema der Sendung verweist, nämlich der Schwarze Kanal mit dem Lied Die Mauer muss weg. Da wird auch schon über Luther geschimpft. Einstein, Goethe, Marx und Luther, Autos, Bomben, Hundefutter, Ursprung deutsches Hirn und Hand. Deutschland, Deutschland, Vaterland, ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Das finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich, also nee. Ja, das Mauerlied vom Schwarzen Kanal aus den späten 80er Jahren, zumindest die Aufnahme, ist nicht genau, ob der Text nicht doch früher ist. Ja, jetzt aber zu dem Roman, um den es heute gehen soll, nämlich Ahasver von Stefan Heim. Der wäre eigentlich perfekt für die Black-Metal-Szene in Leipzig geeignet. Darin sind nämlich Lucifer und die anderen fallenden Engel und die sagen Nein zum Menschen, genauer gesagt zu Adam und Eva. Und als nächstes in diesem Roman, das ist das Anfangskapitel, macht Stefan Heim nämlich einen Zeitsprung und wir befinden uns in Leipzig des 16. Jahrhunderts, genau gesagt so um 1538 rum, in der Gastwirtschaft zum Schwanen. Und der Roman ist auch ein Roman, in dem einige Zeitsprünge nebeneinander vollzogen werden. Also es wird so hin und her geschwungen in der Zeit. Vermutlich könnte der Roman Ahasver auch den Punkern oder den Punks in Leipzig gefallen, denn außer diesem Nein gibt es in Form des gefallenen Engels Ahasver auch noch einen sehr zeitlosen Rebellen. Eigentlich entspringt diese Romanfigur des Ahasver einer älteren Legende, die nicht unbedingt nur den ewig wandernden Juden aus der deutschen Volkssage des Jahres 1602 gemeint hat, denn da wurde diese Ahasver-Legende zum ersten Mal gedruckt in Deutschland. Und eigentlich existiert sie aber schon länger, auch als mündliche Volkssage und auch in ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Ja, diese deutsche Volkssage hat dann auch dazu geführt, dass Teile dieser Sage später auch von den Nazis verhackstückt wurden. Es gibt aber auch viele weitere Abwandlungen dieser Ahasver-Legende, die sich zum Beispiel auch auf den Römer Cartaphilus beziehen, der Jesus laut Legende vor der Kreuzigung geschlagen haben soll. Und ja, der auch ähnlich eigentlich dann wie der Ahasver zu so einem ewigen Wanderschaft verdammt ist, aber teilweise ist er auch teilweise sind beide Figuren, Ahasver und Cartaphilus, auch nicht nur negativ besetzt, also es ist sehr ambivalent, die Deutung dieser Figuren. Eine verwandte Figur davon ist auch die des Judas. Da habe ich auch jetzt zur letzten Buchmesse kam da auch ein Roman von Amos Oz raus, der auch diese Judas-Figur ganz anders gedeutet hat. Auch in noch älteren vorchristlichen Sagen tauchen so ähnliche Gestalten auf, die zu ewigem Leben verdammt sind. Zum Beispiel, wobei in den christlichen Volkssagen eigentlich die Bedeutung, die man dem Auftauchen dieses mythischen, wandernden Juden beimisst, immer so ein bisschen schwankt zwischen Mitleid und Verdammung des gesamten jüdischen Volkes. Ja, ganz zufällig ist es aber trotzdem nicht, dass eine antisemitische Deutung in Europa immer sehr präsent war. In der Literatur seit der Zeit der Aufklärung wird sich zwar auch häufig lustig gemacht über den Aberglauben, aber ein völkischer Antisemitismus war doch zu wichtig für das patriotisch-christliche Selbstbild. So konnte der aus antisemitischen Gründen wandernde Jude die Aufklärung eigentlich relativ unbeschadet überstehen. Bei Stefan Heim aber ist der Ahasver eher eine utopische Figur, die auf ewiger Wanderschaft nach Gerechtigkeit sucht und das unterdrückte Volk gegen die herrschende Ordnung verteidigt oder zumindest mit ihm mitleidet. Aber es ist eben auch ein gefallener Engel, was sich nicht mit den Volkssagen deckt, denn in den Volkssagen rührt ja diese ewige Wanderschaft von seiner Verdammung durch Jesus her, aber als gefallener Engel ist zwar auch nur ein Mythos, an den ich auch nicht glaube, aber da ist das natürlich, hat das natürlich diese ewige Ewigkeit eine ganz andere Ursache, nämlich dass die Engel eben ewig sind. Somit ist sein ewiges Leben eben da in dem Sinne nicht nur durch die Verfluchung durch Jesus herzuleiten, sondern eben auch dadurch, eben durch diese Eigenschaft der Engel. Bei Stefan Heim möchte Ahasver Jesus zu einem Kämpfer gegen das Unrecht machen, statt zu einem die Ungerechtigkeit Erduldenden. Deshalb weist er Jesus von seiner Haustür in Jerusalem, als Jesus im Schatten seines Hauses auf dem Weg zur Kreuzigung ausruhen möchte. Er möchte Jesus mit dem flammenden Schwert verteidigen und mit ihm zusammen kämpfen, aber Jesus verweigert den Kampf, denn er vertraut auf Gott, der ihm sein Leiden vorher bestimmt hat. Also so ist das in der Sage. Gleichzeitig ist Ahasver im Roman aber auch ein Wahnbild des reformatorischen Predigers Paul von Eitzen. Der hat nämlich auch tatsächlich gelebt als Zeitgenosse Martin Luthers. Und der taucht auch im ersten Druck dieser Volkssage im Jahre 1602 als Zeuge des Auftauchens von Ahasver wieder auf. Ahasver ist aber eher eine Zeitreise, in der Luzifer und Ahasver von Gott vertrieben werden, sich um Jesus Christus bemühen, schließlich in der Lutherzeit wieder auftauchen und sich schließlich sogar am Ende noch ein Einreisevisum in die DDR erschleichen können, was auch den Schlüssel zu diesem speziellen Ahasver-Mythos ins richtige Schloss dieses Schlüsselromans hineinzwingt. Das ist nämlich auch ein sehr komischer Roman. Luzifer beginnt nämlich unter dem Pseudonym Johannan Leuchtentrager in Briefwechsel mit Professor Dr. Dr. H.C. Siegfried Beifuß vom Institut für wissenschaftlichen Atheismus in Berlin, Hauptstadt der DDR. Das, wie gesagt, wir erinnern uns, der Roman spielt im Jahre 1981 und versucht ihn nämlich dann davon zu überzeugen, dass der Ahasver tatsächlich existiert, woran der wissenschaftliche Atheist Beifuß natürlich verständlicherweise nicht glauben kann. Darin erinnert der Roman uns plötzlich auch ein bisschen an Der Meister und Margarita von Michail Bulgakov, wo ja ebenfalls der Teufel den real existierenden Sozialismus mit Hilfe von schwarzer Magie durcheinander bringt, und zwar sehr. Das ist auch ein großer Spaß an Stefan Heims Roman, nämlich so ein magischer Realismus, der auf eine sehr streng regierte Welt trifft. Sei sie nun streng protestantisch oder streng bürokratisch, wie die bürokratische DDR. Doch begeben wir uns nochmal an den Anfang des Romans von Stefan Heim. Alles fängt an, nämlich mit einem Fall, nämlich dem Fall von Luzifer und den anderen gefallenen Engeln. Sie fallen quasi aus allen Himmeln und Ahasver und Luzifer unterhalten sich während des Fallens über den Grund ihrer Vertreibung, nämlich den Menschen. Sie verweigern es, Adam und Eva zu verehren, und Gott lässt sie fallen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Luzifer hält den Menschen für eine Art Ungeziefer aus Staub, während Ahasver es ablehnt, sich dem Menschen unterzuordnen, weil der Mensch nur Materie ist, nur Staub, er aber zu der Gattung der Geister gehört. Trotzdem hat Ahasver die Hoffnung für die Welt und den Menschen noch nicht verloren. Ahasver ist der Geist der Veränderung, des Ja und des Nein. Und ja, Ahasver und Luzifer trennen sich dann während des Fallens noch voneinander. Sie fallen in verschiedene Richtungen sozusagen. Als nächstes finden wir uns im Roman in der Leipziger Gastwirtschaft zum Schwanen wieder, wo wir den jungen Paulus oder Paul von Eitzen und den älteren Hans Leuchtentrager kennenlernen. Leuchtentragers Name ist nicht ganz zufällig dem lateinischen Luzifer sehr ähnlich, aber der angehende Student der Theologie, Paulus von Eitzen, denkt sich erstmal nichts dabei. So, wie gesagt, es rührt daher, Luzifer wird auch mit Leuchtenträger oder Lichtüberbringer übersetzt. Ja, also der denkt sich nichts dabei, der Paul von Eitzen, außer dass er das Gefühl hat, von diesem Fremden nicht mehr so schnell loszukommen. Eitzen hat ein Empfehlungsschreiben für den Reformatoren Philipp Melanchthon dabei, was uns auch die ungefähre Zeit der Begegnung verrät. Der historische Paul von Eitzen hat nämlich wohl in 1538 in Wittenberg sein Studium der Theologie begonnen, und so ähnlich dürfte das auch in diesem fiktiven Roman sein, der eben dieses, wie gesagt, fiktiven Paul von Eitzen entwirft. Der deckt sich auch nicht in allem mit dem historischen Paul von Eitzen. Auch die Sprache ist kunstvoll barock oder spätmittelalterlich, also ein bisschen wie die Sprache in der Luther-Bibel vielleicht, aber die ist natürlich ungleich biblischer. Während sie im ersten Kapitel, wo tatsächlich dieser Fall geschildert wird, ist die Sprache tatsächlich auch eher biblisch. Das klingt dann ja eher wie tatsächlich in der Bibel. Dann im zweiten Kapitel wird sie, wie gesagt, ein bisschen zeitgemäßer, wie im 16. Jahrhundert. Leuchtentrager erzählt dann nämlich seinem dem Paulus von Eitzen, mit dem er dann an einem Tisch sitzt in dieser Gastwirtschaft zum Schwanen, seine Lebensgeschichte. Seine Eltern haben wohl an den Bauernaufständen teilgehabt. Dem Vater wurden die Augen ausgestochen und daran ist er auch gestorben. Mit der Mutter ist er dann nach Wittenberg gezogen zu Pflegeeltern. Und jetzt wohnt er in Wittenberg im Haus dieser schon verstorbenen Pflegeeltern. Er erzählt, dass er auf der Suche nach einem Juden ist, was Eitzen dazu verleitet, seine antisemitischen Vorurteile auszupacken. Sie trinken den sauren Wein vom Tal des Flusses Saale und reisen am nächsten Tag gemeinsam zu Pferde weiter in Richtung Wittenberg. Ja, das ist auch ganz wunderbar, wie eben diese Zeit geschildert wird in diesem Roman, obwohl die Figuren natürlich alle sehr zwiespältige Figuren sind, ist das sprachlich sehr schön, also sehr, obwohl die Sprache natürlich ein bisschen der modernen Zeit angepasst ist, der hat da natürlich nicht die Sprache des 16. Jahrhunderts 1:1 übernommen, ist jedoch so ein bisschen dieser Sprache entnommen. Die nächste Ebene im Roman ist ein Briefwechsel zwischen Professor Dr. H.C. Siegfried Beifuß und Professor Johanna, ein Leuchtentrager von der Hebrew University in Jerusalem. Leuchtentrager spricht den Kollegen in der DDR auf sein Büchlein die bekanntesten judäo-christlichen Mythen im Lichte naturwissenschaftlicher und historischer Erkenntnisse an. Er wünscht sich nämlich einen Austausch über die mystische Figur des wandernden Juden oder des eben Ahasver. Er behauptet nämlich, dass dieser kein übernatürliches Wesen sei, sondern nur äußerst langlebig und dass er ihm persönlich sogar begegnet sei, nämlich in der unmittelbaren Gegenwart in Jerusalem, während nämlich des Dezembers 1979 in dem auch der Brief datiert ist, wie gesagt, den da Leuchtentrager an Beifuß schreibt. Nun springen wir aber wieder zurück in die Handlung des Jahres 1538 im Roman. Paulus von Eitzen ist inzwischen bei Hans Leuchtentrager eingezogen und hat angefangen, bei Melanchthon mit Theologie und Geschichte zu studieren. Er ist ziemlich zerrissen zwischen den weltlichen Verlockungen, zum Beispiel durch die Hausmagd Margret, da im Hause Leuchtentrager, und dem Wunsch nach einer möglichst unkomplizierten Karriere als Theologe. Als Leuchtentrager bei Martin Luther eingeladen wird, freut er sich darüber, mitkommen zu dürfen, und glänzt am Tisch auch mit frommen Reden. Leuchtentrager hingegen wirft Luther vor, seinen Frieden mit der Obrigkeit gemacht zu haben, da er nicht mehr an das Gute im Menschen glaube. Ein fühlbar gealteter und verbittert wirkender Luther, der sich hier schon in seinen letzten Lebensjahren befindet, gibt seine Desillusioniertheit auch ohne weiteres zu in diesem Dialog zwischen Leuchtentrager und Luther. Als das Gespräch dann noch auf die Bekehrung der Juden zum Christentum kommt, offenbart Luther, wie sehr sich seine Einstellung zu den Juden im Alter in einen doch sehr obszönen Antisemitismus gewandelt hat, obwohl das so ein bisschen unterschiedlich bewertet wird. Also oft wird auch gesagt, dass das nur ein Anti-Judaismus wäre, weil Luther eben eigentlich nur die Juden zu Christen bekehren wollte und sie dann vielleicht schon akzeptiert hätte, aber man kann es vielleicht ruhig auch Antisemitismus nennen. Luther sagt da an diesem Tisch im Roman, und das ist auch wieder historisch, die Jüden bekehren, ich will euch meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecke und ihnen nehme ihre Betbüchlein und Talmudisten und ihren Rabbinen verbiete zu lehren, und zum anderen, dass man den jungen, starken Jüden in die Hand gebe Flegel, Axt und Spaten und sie arbeiten lasse im Schweiße ihrer Nasen. Wollen sie es aber nicht tun, so soll man sie austreiben mitsamt ihrem ewigen Jüden. Haben sich alle versündigt an unserem Herrn Christus und sind so verdammt wie jener Ahasver. Als sie dann wieder nach Hause kommen, Leuchtentrager und Eitzen, treffen sie dort einen jungen jüdischen Besucher. Vielleicht ist das gar der Ahasver. Wir wissen es nicht, aber es scheint so. Aber dazu wirkt er doch auch zu jung, denn den ewig wandernden Juden stellt man sich ja doch eher älter vor. Die Hausmagd Margret sitzt auf seinem Schoß, was die Eifersucht des Studenten Paul von Eitzen noch mehr anstachelt. Trotzdem setzt er sich dazu und sie trinken zusammen Rotwein. Der jüdische Besucher ist begeistert von Martin Luther, der den Lauf der Welt beschleunigt habe und Ordnungen zerstört, die tausende Jahre gedauert hätten. Nun rausche die Flut dahin und reiße alles mit sich fort, hin zu den Abgründen, und vergeblich stemme der Gute sich ihr entgegen. Aus jedem Umsturz wachse ein neues, besseres, bis endlich der große Gedanke Wirklichkeit geworden und seine, des Jüden, Arbeit getan und der Ruhe finden könne. Das spiegelt ein bisschen auch die Ambivalenz wider, die Martin Luther bei gelehrten jüdischen Zeitgenossen innehatte. In seinen mittleren Schriften, nämlich zum Beispiel in der Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, von 1523, hat er bei einem Teil der europäischen Juden durchaus große Hoffnungen geweckt, da er im Papsttum den Hauptgegner sah und die Verbindung von Judentum und Christentum im Alten Testament doch anerkannt hat und das auch ein bisschen differenzierter gesehen hat, obwohl in seinen frühen Schriften und auch in seinen späten Schriften doch ein sehr verbitterter Antisemitismus auch zutage tritt. Man weiß es nicht genau, ob er zu der Zeit nur ein bisschen ummantelt war oder ein bisschen verdeckt war durch seine Hoffnungen, die Juden vielleicht doch zum Christentum bekehren zu können. Verbunden war diese Toleranz allerdings, wie gesagt, mit der Hoffnung auf Bekehrung. Zudem waren jüdische Konvertiten im Umfeld Luthers an den verschiedenen Universitäten tätig, so auch in Leipzig und in Wittenberg. Und die waren auch ganz nötig, um die für das Bibelstudium so wichtigen Hebräisch-Kenntnisse zu vermitteln. Zum Beispiel studierte zu Zeiten Luthers der Rabbi Jakob Gipper in Wittenberg, Leipzig und Erfurt Theologie. Später war er auch unter dem, nachdem er konvertiert war, war unter dem Namen Bernhard bekannt. Der war nämlich zum Christentum konvertiert und war schließlich als Hebräisch-Lektor an der Universität Wittenberg tätig und auch mit Luther ganz gut bekannt und Luther hat ihn durchaus auch geschätzt, denke ich. Luther hatte zu dieser Zeit große Hoffnungen in die Missionierung von Juden gesetzt, wie schon erwähnt. Luthers Ablehnung nicht konvertierungswilliger Juden stand allerdings in ziemlichem Widerspruch zu dem von ihm vertretenen Glauben an die Gleichheit der Menschen als sündhafte Wesen, die dennoch mit Nächstenliebe behandelt werden sollten. Denn dafür hat Luther dann doch immer Ausnahmen gemacht, unter anderem auch Hexen und Behinderte waren von seiner Toleranz und seiner Nächstenliebe dann doch ausgenommen. Oder zumindest zum Teil. Also es gibt da auch widersprüchliche Passagen in den überlieferten Schriften von Luther. Nachdem der jüdische Besucher mitsamt Hausmagd Margrit dann abgerauscht war, also der Ahasver, bekommt Eitzen einen Brief von seinem Vater, einem wohlhabenden Textilkaufmann aus Hamburg. Der Vater ist schwer erkrankt und Paulus von Eitzen soll möglichst bald sein Studium beenden, um den Vater nochmal lebend zu Gesicht zu bekommen. Besonders hervorgetan hat er sich aber nicht mit dem Studium, sondern hat lieber mit Hans Leuchtentrager, also dem möglicherweise verdeckt agierenden Luzifer, immer nur Bier und Wein getrunken. Als nun die letzten mündlichen Doktorprüfungen bevorstehen, ist er dementsprechend verzweifelt. Doch sein Kamerad und Gehilfe Leuchtentrager und Mitbewohner auch verspricht ihm, durch seine bloße Anwesenheit zu helfen. Und tatsächlich blickt er dem etwas unheimlichen Freund dann bei der Prüfung in die Augen und weiß plötzlich alles über die heiligen Engel und ihre Wesen und das Ganze, ohne seine Seele zu verkaufen. Nach denen wird nämlich in der Prüfung da gefragt von den Prüfern. Die Prüfer sind dann ganz begeistert, allerdings vergisst er in seiner mündlichen Abhandlung auch nicht die bösen Engel, deren Macht, Zitat, aber größer denn alles Menschliche ist, weil sie von göttlicher Kraft herrührt und ist nur um weniges schwächer als die Macht Gottes. Und ist ihr Herr, der Engel Luzifer, der über der unseren Ordnung thront, auf einem schwarzen Thron umlodert von Flammen. Und ein anderer ist Ahasver, welcher die Welt verändern will, da er glaubt, sie sei veränderbar und die Menschen in ihr desgleichen. Und weiß keiner, wie viele von ihnen noch da sind und in welcher Gestalt. Also das ist ein Zitat, was da möglicherweise, es besteht dieser Augenkontakt zwischen Leuchtentrager und Paulus von Eitzen während dieser Prüfung. Und es wird so ein bisschen suggeriert, dass da Luzifer ihm eben da bei dieser Prüfung so ein bisschen hilft. Und das macht er eigentlich auch ganz gut, bis auf diesen letzten Absatz, der dann auch für die Prüfer vielleicht ein bisschen so unheimlich klingt. Das mag auch Luther nicht so, aber da er dann zum Schluss dieses Zitats noch den Sieg über den Teufel und die gefallenen Engel beschwört, sind Luther und Melanchthon und die Prüfer dann doch sehr zufrieden. Mit einer ordentlich antijüdischen Predigt erfüllt er schließlich auch noch alle weiteren Erwartungen Luthers. Wie gesagt, es spielt so um 1540 rum und kann dann mit einem Empfehlungsschreiben des Reformators nach Hamburg zu seinem Vater reisen, der da im Sterben liegt. Der Antijudaismus Luther war für mich auch irgendwie der Anlass, diesen Roman nun nochmal zu lesen. Aber für Stefan Heim war ein kritischer Blick auf Luther gewiss nicht der einzige Anlass für diesen Roman. In der DDR nämlich sollte 1983 mit großem Aufwand der 500. Geburtstag des Reformators Luther gefeiert werden. Dies war für den Arbeiter- und Bauernstaat vielleicht auch ein bisschen der Versuch, der Kirche die Hand zu reichen, damit die einflussreiche Friedensbewegung der DDR und eben auch der Kontakt zur Kirche nicht so ganz außer Kontrolle gerät, denn das Verhältnis war immer ein bisschen ein schwieriges und zumindest die kirchlichen Funktionäre mussten doch so ein bisschen bei der Stange gehalten werden. Außerdem ging es da auch ein bisschen darum, die Identität des anderen deutschen Staats, der DDR, nicht so ganz auf diese proletarische Tradition eingeengt sein zu lassen. Denn auch die DDR hatte ja eigentlich den Anspruch, der gesamtdeutsche Staat zu sein. Natürlich wurde da eigentlich immer mehr das Erbe von Münzer und den anderen Abweichlern der Reformation da so ein bisschen hochgehalten, aber ja, 1983 hatte man sich dann doch dazu durchgerungen, doch auch Luther ins Zentrum des Erbes der DDR zu stellen. Und Stefan Heim hat in dem Briefwechsel des israelischen Wissenschaftlers Johanan Leuchtentrager mit dem DDR-Wissenschaftler Siegfried Beifuß doch auch die feindselige und teilweise ebenfalls mehr als antizionistische Haltung der DDR gegenüber Israel doch kritisch auch betrachtet. Mehr noch scheint es ihm auf den verschiedenen Erzählebenen aber um das Scheitern von Revolutionen oder auch in diesem Falle von Reformationen zu gehen und darum, wie Veränderungen immer wieder dogmatisch erstarren und ihre Protagonisten am besten mit reiner Anpassung an eine erstarrte Wirklichkeit vorankommen. Und alle die zum Sündenbock werden, die diese Anpassungen eben nicht mitmachen, und das ist auch ein bisschen die weitere Handlungsentwicklung. Eizen geht nämlich dann zusammen, wie gesagt, mit Leuchtentrager nach Hamburg, der da eben auch Geschäfte zu erledigen hat, und wird weiter von Leuchtentrager, also von Lucifer quasi, ein bisschen in seiner Karriere unterstützt, was auch ganz gut klappt, nur dass Lucifer eben manchmal auch doch mit anderen Verlockungen ihn auch wieder in Schwierigkeiten bringt, zum Beispiel eben mit der schon erwähnten Hausmarkt Margret, die auch da in Hamburg dann zusammen mit Ahasver wieder auftaucht. Auch den Ahasver versucht Paul von Eizen da ein bisschen auch durchaus zu benutzen, was ja auch die klassische Funktion dieser Ahasver-Figur war, dass sie eben auch, es war ja durchaus ein christlicher Mythos, der eben die Existenz Jesus, an den die Juden ja nicht geglaubt haben, belegen sollte. Und doppelt belegt wird er natürlich dadurch, dass Ahasver tatsächlich dann irgendwo auftaucht und tatsächlich das bezeugt, dass er damals Jesus von seiner Tür gewiesen hat. Ja, wobei wir jetzt auch wieder bei Stefan Heim wären, denn jetzt habe ich erstmal genug geredet. Der hat es auch immer wieder geschafft, ganz gut zwischen allen Stühlen zu sitzen, und ein bisschen wird dieser Roman Ahasver auch als autobiografische Metapher für dieses zwischen den Stühlen sitzen Stefan Heims interpretiert. Dazu hören wir jetzt aber erst nochmal ein kurzes Lied, nämlich die Band ER80 mit dem Lied »Die gescheiterte Revolution«. Deine Revolution, so schöne Nacht und plötzlich hat keiner mitgemacht. Deine Revolution, so schöne Nacht und plötzlich. Ja, 80. Ja, wieder zurück zu Stefan Heim. Am Ende von Stefan Heims AHSV-Roman gehen übrigens so ziemlich alle anpassungsfähigen Leistungsträger zum Teufel, was uns natürlich sehr freut, was sozusagen den Untergang der DDR auch ein bisschen vorwegnimmt. Allerdings leider nicht den Untergang unseres geliebten christlich-sozialen Spätkapitalismus. Als Einstieg in das Werk von Stefan Heim ist vielleicht besonders seine Autobiografie mit dem ironischen Titel Nachruf zu empfehlen. Das ist aus dem Jahr 1988, als Stefan Heim noch bei bester Gesundheit war. Stefan Heim, um da ein bisschen heraus zu erzählen, musste als Jude 1933 aus Chemnitz fliehen, wo er geboren war. Er ist dann über die grüne Grenze, also durchs Riesengebirge nach Prag geflohen, wo er dann 1938 gerade noch rechtzeitig ein Studentenvisum für die USA bekam. Da studierte er und veröffentlichte erste Texte und auch einen ersten recht erfolgreichen Roman in englischer Sprache, nämlich Crusaders. 1943 tritt er dann der US Army bei und gehört mit zu den Soldaten, die im Juni 1944 kurz nach dem D-Day nach Omaha Beach in der Normandie übersetzen und schließlich Europa von den Nazis befreien. Er geht 1945 zurück in die USA, als es dort aber unter McCarthy schwieriger wird mit freier Meinungsäußerung, flieht Stefan Heim erneut. Erstmal flieht er in die Schweiz, dann mit verschiedenen Umwegen in die DDR. Also er versucht das dann noch in verschiedenen anderen Ländern irgendwie klarzukommen, aber es scheitert alles irgendwie. Dort ist es zwar ebenfalls schwierig, Romane unzensiert zu veröffentlichen, wobei das für die Anfangszeit ist es eigentlich noch, geht es ein bisschen einfacher. Aber zumindest wird man als Schriftsteller sehr ernst genommen. Schwieriger werden Veröffentlichungen für Stefan Heim dann in den 70er Jahren, obwohl es auch in den 50er Jahren schon schwierige Projekte von ihm gab. Zum Beispiel ein Buch über den 17. Juni. Ein mit dem AHSV-Roman verwandtes Buchprojekt ist der Roman Der König-David-Bericht von 1972. Das ist ein sehr schön zu lesendes sprachliches Experiment in einer großteils sehr biblischen Sprache, denn er hat sich zu der Zeit irgendwie mit der Sprache der Bibel auseinandergesetzt. Das setzt sich aber eher mit autokratischen Herrschern und Personenkult auseinander und ist so gesehen auch ein bisschen übertragbar in vielleicht auch den damaligen, vielleicht Stalin, verschiedene autokratische Herrscher, nicht nur der historische König David aus der Bibel, könnten damit gemeint sein. Ähnlich wie Ahasver, wie gesagt, mit vielen politischen Bezügen zur Gegenwart. Während einige Romane nur in der Bundesrepublik erscheinen konnten, erschienen andere zumindest mit zeitlicher Verzögerung in beiden deutschen Staaten. Ahasver zum Beispiel ist 1981 in der Bundesrepublik erschienen und erst 1989 in der DDR. Ja, wo wir gerade nochmal bei Ahasver angelangt sind, spiele ich noch ein Lied, das ich mir in diesem Zusammenhang nicht verkneifen konnte, nämlich das Lied Satan von der Band Schleimkeim. Von Platte. Yeah. wenn sie es will, in Gottes Namen selbst zur Beichte gehen. Ich würde, wenn sie es will, in Gottes Namen selbst zur Beichte gehen. Ja, Schleimkeim. Jetzt geht's weiter mit dem musikalischen Block in dieser Sendung. Nämlich mit einem Verweis erstmal auf ein Konzert am kommenden Sonntag, dem 25. Juni, circa ab 15 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen später, aber 15 Uhr, zumindest ab 15 Uhr geht's los. Da spielen nämlich Daikiri aus Metz mit Gästen in der Simildenstraße, in der Similde. Ja, Daikiri sind eine Band aus ein bisschen aus dem Umfeld der Band Les Anges Blancs. Und die haben auch eine neue Platte, beziehungsweise Ende letzten Jahres kam eine neue Platte raus, Marcel Supra. Die kann man auch kostenlos sogar runterladen auf dem auch sehr empfehlenswerten Label Moncule C'est du Tofu. Und ja, davon spiele ich jetzt erstmal was, wie gesagt, kommenden Sonntag in der Similde. Genau, Daikiri, wie gesagt, kommenden Sonntag ab 15 Uhr in der Similde. Und jetzt spiele ich nochmal zum Vergleich ein Lied von der Band Les Anges Blancs, wo auch möglicherweise gewisse Ähnlichkeiten zu Daikiri zutage treten werden. We'll be right back. Ja, genau. Le Singe Planck mit ihrer letzten Veröffentlichung, soweit ich richtig informiert bin, zumindest ist das die Platte, die ich zuletzt gekauft habe von ihnen auf ihrer letzten Tour. Und ich bleibe beim musikalisch in ähnlichen Gefilden, aber tauche ab wieder mal in die Vergangenheit, nämlich zu der Band Klettkarett, um den Musiker Leonard Säubelmann, Musiker, der in estnischen Punk- oder Indie-Bands gespielt hat, irgendwann nach Berlin gezogen ist. Und Klettkarett, das klingt wiederum dann vielleicht doch wieder ein bisschen ähnlich wie Le Singe Planck. Ja, die waren damals auch auf dem Label Zadig, diesem bekannten John Zorn-Label. Jetzt mit dem Lied Jew in Jerusalem. We'll be right back. Ja, Kletka Red, wie gesagt, aus Berlin. Das war das Lied Galician Dance. Wie gesagt, die Platte ist schon Anfang der 90er Jahre erschienen. Ist also, weiß gar nicht, ob man die noch bekommen kann, irgendwo, möglicherweise schon. Jetzt geht's weiter mit einer deutschen Band aus Mönchengladbach, die von denen bald auch eine neue Platte rauskommt, nämlich ER80. Von denen kommt bald nämlich die Platte Definitiv Ja raus und ich besitze bis jetzt aber nur ihre Platte Definitiv Nein und deswegen spiele ich was von Definitiv Nein, nicht von Definitiv Ja. Dies, wie gesagt, die müsste dieser Tage irgendwann im Juni oder Anfang Juli beim Leipziger Major Label rauskommen. Jetzt hört ihr aber erstmal ein Lied von der alten Platte. Gefährten, die Zeit zu überleben, lass uns suchen, bis wir sterben, lass uns suchen nach anderen Wegen, lass uns schreien, lass uns weinen, den Teufel der Zeit vertreiben, und wenn es nur für einen kurzen Moment ist, so bedeutet dieser Moment doch Leben, lass uns suchen. Lass uns suchen, lass uns suchen, lass uns suchen. Ja, eher 80 waren das. Was ich vorhin noch vergessen habe, auf dem Label Moncul C'est du Tofu ist auch von Massico eine neue Split mit den Housewives rausgekommen. Massico sind aus der Schweiz, aus Genf und haben auch schon vor einer Weile hier gespielt in Leipzig und das muss ich doch jetzt nochmal nachholen, dieses Lied von ihnen zu spielen namens Cocktailies oder so ähnlich. Ja, genau. Das war ein Massico aus Genf. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der etwas älteren Musik. Ich wechsle mich da immer ab von John Zorns, nämlich eine alte Platte, vor kurzem wieder neu aufgelegt worden, nämlich die Platte Spy vs. Spy, wo quasi der Musik von Ornette Coleman Tribut gezollt wird. Die ist jetzt als Vinyl-LP wieder aufgelegt worden. Die ist aus dem Jahr 1989 und damit auch ein bisschen vor eigentlich den in den frühen 90ern hatte der John Zorn so Platten mit diversen Grindcore-Musikern, unter anderem mit Mick Harris von Napalm Death. Und ja, solche Einflüsse sind auf dieser Spy vs. Spy auch schon zu hören und darum hören wir jetzt uns allerdings mal ein ruhigeres Lied davon an, nämlich Mob Job. if I still need your warmth. I know it's not that hard to tell. When you ask, cherche vous l'amour, I must say, oui, mademoiselle. There's no need to be PO'd, 'cause I mind every PNQ. Why should I let spoil? Don't you think it's worth the toil it takes to start on love anew? So let the tears start flowing if you think that I am going to forget the memories. How through the years they will not fade. Let's not forget the power that we had to keep the sour taste of bitterness and broken hearts and love we could have made. The many hours you stayed, the many times you played, making sweet lemonade. I'm in love, it's obvious that you're in love too. You're number one in my book, babe, I'll be your fellow tried and true. And hello, were you? Das war der amerikanische Künstler Sioux Rift. Die Platte ist 1987 auf dem Hardcore-Punk-Label SST erschienen, wo auch Musiker wie Black Flag drauf waren und auch das mit organisiert haben, das ganze Label. Und wir bleiben auch im Hardcore-Punk jetzt, aber auch von der etwas seltsamen Art. Nämlich, ich spiele jetzt was von No Means No aus Kanada, von ihrer 1986er Platte Sex Mad. Die ist damals auch auf Alternative Tentacles erschienen, auch einem legendären US-amerikanischen Label. Und jetzt hört ihr erstmal das Lied Dead. Shut up, you bitch! I'll kill you! So klangen No Means No im Jahre 1986 auf Alternative Tentacles auf der Platte Sex Mad. Und meine erste Platte war eigentlich die Platte Wrong mit dem schönen Schriftzug auf der Rückseite Only Sheep Need a Leader. Das war für mich damals auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Platte. Und ja, davon muss ich jetzt natürlich auch ein Lied spielen, nämlich das Lied The End of All Things. Von der Platte Wrong. Ja, The End of All Things von No Means No von der Platte Wrong. Und davon muss ich noch ein Lied spielen, denn diese Platte war für mich wirklich eine ganz wichtige Platte, nämlich das Lied All Lies. Lies These are the hopes and the chains that have dragged me here to you. All of these hopes and these chains I will gladly share with you. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. It's raining, it's pouring, and I'm falling, I'm falling. And he said, pray to me, all I love you see, it comes from me. He said, pray to me, all I love you see, it belongs to me. Da geht's weiter. Le Serge Planck aus Metz in Frankreich. Wie gesagt, auch nochmal zur Erinnerung an die teilweise damit verbundene Band Daikiri, die am kommenden Sonntag in der Similde spielt, ab um 3 oder so. Und ja, weiter geht's aber immer noch mit Musik, nämlich mit der Band Klettkarett. Nochmal Give Me Your Doorstep Donnerstag. Seltsamer Liedtitel, aber... Жизнь моя проходит, в этом нет ничьей вины, так я знаю. сердце моряка о чем-то воет, так не понимает. Горы опустынило, море развернуло. Здравствуй, мир и город, в этом надо нам с тобой признать. Жизнь моя проходит, в этом нет ничьей вины. Сердце моряка о чем-то воет, и вокруг оси спокойно крутится любовь моя. Горе не беда. Голос опоконила, быстро развернула. Здравствуй, мир и город, в этом мире так уж не прошел. Здравствуй, милый город, в этом мире нет такого, как вчера. Сердце моряка о чем-то воет, и вокруг растет. Ja, nochmal Daiquiri, nächsten Sonntag, wie gesagt, im Ex-Black Hammer oder vielleicht auch Semilde. Und jetzt nochmal aber zurück in die Vergangenheit, die Band Flipper aus den USA. Die haben auch vor einer Weile nochmal in Berlin gespielt und die, von denen spiele ich euch nochmal ein Lied vor, nämlich Talks Cheap. Yeah. Im Hintergrund fiebt hier ein Commodore 64 übrigens für euch. Das klingt so. Und jetzt geht es aber weiter mit Musik, nämlich von Flipper aus den USA, ungefähr 1981. Machen wir jetzt einen Übergang zu einer australischen Band, die auch ein bisschen von Flipper beeinflusst war und sich auch zu der Zeit 1979 rum in Sydney in Australien gegründet hat, nämlich die Band Feed Time. Von denen habe ich auch schon mal öfters was gespielt. Jetzt gibt es aber eine neue Schallplatte von ihnen, die ich bis jetzt aber nur hier im Internet verfügbar habe. Die neue Platte heißt Gas und ist auf In The Red Records rausgekommen und die klingt so. Ja, da muss man doch gleich noch eins hören, die neue Platte von Feedtime. Yeah. waren die Lieder Any Good Thing und Sort. Und wir hören tatsächlich noch eins, Boxenbaum. We'll be right back. Ja, das sind nochmal Flipper gewesen, auch aus den frühen 80er Jahren. Und ich mache aber nochmal weiter mit Feed Time, jetzt mit ihrer neuen Platte Gas. Zwar nur so zum Vergleich. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Feed Time. Es geht weiter mit Feed Time. We'll be right back. Ja, das waren die Lieder aus Guilt Enough, Hopeful Blues, Battle Roll, Confitime.